Hallihallöchen, meine lieben Damen und Herren der gewogenen Unterhaltung. Herzlichst willkommen zu diesem neuen Netz und Nerd News. Heute ist der 26. Oktober 2013. Es ist ein Samstag. Ich bin Marvin Heidenstadt von heidenstadt.org und da bekommt ihr auch die Links her für diese wunderschönen News. Gestern gab es keine News. Das hat folgenden Grund. Ich bin gestern relativ spät, also am Donnerstag. Nee, Quatsch, am Freitag bin ich. Gab es keine News. Und am Donnerstag bin ich sehr, sehr spät nach Hause gekommen. Und ich musste heute am Freitag, beziehungsweise gestern am Freitag, sehr, sehr früh aufstehen. Genau umgesagt um 5 Uhr. Und da habe ich mir dann doch nicht zutrauen müssen, da müde in die Schule zu gehen, weil das ist doch schon ziemlich hart, was wir daran nehmen. Und nun fangen wir an mit den News. Der erste private Raumtransporter, beziehungsweise ein privater Raumtransporter ist nun fertig mit dem Flug zur ISS und ist nun abgedockt von der ISS. Das Ding heißt Cygnus. Cygnus ist von SpaceX, hat 660 Kilogramm Fracht hochgeholt, so Kleidung, Nahrung und technische Ausrüstung, und verlässt nun die ISS mit 790 Kilogramm Abfall. Und so ziemlich der erste private Raumtransporter, auf jeden Fall von dem ich gehört habe. Und sehr interessant. Meiner Meinung nach ist die Raumfahrt noch immer besser aufgehoben in der Hand von Staaten anstatt von der Privatisierung, weil Privatisierung, da ich habe keine Lust, dass bald Drohnen oder Raketen auf meine Köpfe abstürzen, weil mal wieder gespart werden musste. Also da relative Vorsicht walten lassen eventuell. Dann Samsung reicht ein Patent für Datenbrillen, also sowas wie Google Glass und sowas ein. Das kann man sich immer gerne durchlesen. Ich werde dazu jetzt nicht so einen Kommentar abgeben. Auf der Seite ist auch noch ein Bildchen von der Recon Chat. Das ist auch so eine Datenbrille. Und es ist nicht verwunderlich, dass Samsung sowas macht, da die relativ stark in der Forschung investiert haben. 10 Milliarden oder sowas klopfen die in die Forschung, und das ist klar, dass die da sowas haben. Also, oder zumindest schon mal angefangen haben, sowas zu machen. Dann Debian setzt, beziehungsweise die Ubuntu und Debian Distribution werden jetzt langsam diese normalen, also Fedora und OpenSUSE CentOS aus dem Webserver-Bereich drängen. Da eine schöne Grafik zu sehen. Also Debian sehr stark am Kommen, hat CentOS überholt. Red Hat stürzt komplett ab. Von 20 auf unter 10% ist schon eine ganze Menge, was sie da Verlust haben. Ja, Ubuntu und Debian sind so ziemlich die einzigsten Distributionen, die noch gewaltig an Schwung dazu gewinnen. Sehr interessant. Red Hat tut mir natürlich leid, besonders weil die ja so ziemlich in diesem Bereich einzigartig sind. Ein Open-Source-Betriebssystem gibt es nicht überall. Und dann Google, wer hätte es gedacht? Google bricht mit einem uralten Versprechen, und zwar einem Versprechen, das Google vor 8 Jahren gegeben hat. Damals hat Google versprochen, dass die keine Werbebanner in der Google-Suche anzeigen werden, und damit hat Google schon gebrochen. Und zwar in einer Beta-Version werden riesige, gigantische, gigantomanische Werbebanner angezeigt. Hier ein Link zu PC Welt, wer sich das mal angucken möchte und durchlesen möchte. Mir wird Google immer unsympathischer. Leider gibt es nicht wirklich eine Alternative zu Google als Suchmaschine, weil da Google tatsächlich, ich würde sagen, das Beste des Besten bietet, so als Suchergebnis. Haben ja auch genug Geld investiert. Dann etwas sehr, sehr Unfassbares, das habe ich gar nicht geglaubt, als ich es gelesen habe, und zwar eine deutsche Firma liefert Chips für Samsung Smartphones. Genauer gesagt, Teile für das Energiemanagement und Audiotechnik. Das Unternehmen heißt TechDAX und ist in Kirchheim Tech. Beziehungsweise heißt das Ding Dialog Semiconductor. Dialog Semiconductor, okay. Und genau. Es sollen noch weitere Geräte folgen anscheinend. Ich habe hier mal einen Link gesetzt. Und dann Mozilla, CTO, also will Wasserzeichen anstatt DRM. DRM hat ja jetzt diese, wie heißt es nochmal, W3C, beschlossen, dass DRM, beziehungsweise der Vorstand von W3C hat beschlossen, dass ERM kommt. DRM, schön, also dieses Digital Right Management, sowas, dass man nicht einfache Sachen runterladen kann. Beziehungsweise es ist eher eine API, anstatt tatsächlich ein DRM. Und das möchte Mozilla nicht machen. Die möchten nämlich eher ein Wasserzeichen anstatt ein DRM. Mir persönlich gefällt Mozilla tatsächlich immer mehr als dieses Chrome. Und eventuell werde ich bald wieder wechseln zu Mozilla. Wer weiß, wer weiß. Und dann, wer hätte das gedacht? Apple in den Schlagzeilen, unglaublich, und zwar nicht wegen einem neuen iPhone, iPad, iPod, schieß mich tot, sondern wegen unverschlüsselte, synchronisierte Kontakte. Ja, also wer nun immer sagt, dass Apple sicher ist, hier ist der Gegenbeweis, es werden unverschlüsselt Kontakte übermittelt. Genauso wie WhatsApp. Und naja, wollte ich nur mal sagen, es gibt auch noch einen Link dazu. Mir ist Apple unsympathisch und generell mag ich Apple nicht. Und nun etwas Erfreuliches. OwnCloud, dieses komplett mit Löchern, Sicherheitslöchern zugestopfte Cloud-System, das ich selbst verwende, weil es einfach nichts Besseres momentan gibt, hat nun in der Beta 1, beziehungsweise in der OwnCloud-Version 6 Beta 1, einen Dings dazu bekommen, und zwar einen Dokumentenbeschreiber, also Dokumenteneditor. Das Ding kann nämlich Library Office und Open Office Dokumente öffnen, genauso gesagt Versionen, Dokumente in dem ODT, Open Document Text Format. Sehr cool. Und an der Entwicklung war im Übrigen auch eine Firma aus Magdeburg beteiligt, und zwar K.O. GmbH. Sehr interessant. Wenn man mal auf die Seite geht, dann sieht man, dass es eine Open Document Company ist. Die scheinen da ziemlich viel zu machen. Müsste mich mir jetzt anschauen, habe ich gar nicht vorhin entdeckt. Aber nun gut, habt ihr mal einen Link. So, LibreOffice 4.0.6 steht zum Download bereit. Die neue LibreOffice-Version. LibreOffice ist ein Splitterling von OpenOffice, was momentan in Apaches Hand ist. Also in der Apache Foundation, wenn ich mich richtig erinnere. Und also das ist so ziemlich das freiere OpenOffice. Und Linus Torvalds hat einen Kommentar abgegeben, und zwar, dass Steam sehr gut ist für Linux. Das habe ich auch schon mehrmals betont, und ich hoffe inständig, dass er recht hat. Auf jeden Fall, Left 4 Dead ist schon mal gut. So, auch mal ein Link. Dann natürlich geplante Obsoleszenz. Das Surface Pro 2 kann fast nicht repariert werden. Ein Artikel von Golem. Und zwar, das Surface Pro 2 ist ja von Microsoft, beziehungsweise Microsoft. Läuft mit Windows 8, und die mögen ja sowieso nicht, wenn man Sachen repariert, zum Beispiel ihr Betriebssystem, weil man das ja gar nicht kann, weil es nicht Open Source ist. Und deswegen schauen dementsprechend auch die Geräte aus, die verklebt sind, so wie das Betriebssystem. Ha, welche Sprachgewalt ich heute wieder an den Tag lege. So, ein sehr, sehr interessantes Stück Technik hat uns Sharp präsentiert, und zwar ein Schneidebrett mit Touchscreen. Unglaublich. Eine Praktikantin hat eine Waage eingebaut, auch unglaublich. Und tatsächlich, man schneidet auf dem Tablet. Das Ding ist mit gehärtetem Stahl, gehärtetem Glas, abgedeckt, sodass es da keine Kratzer geben soll. Wie das funktioniert, weiß ich auch nicht, weil auf gehärteten Gläsern von Handys sieht man auch Kratzer, wenn man es gescheit gegen das Licht hält. Und ich weiß ja nicht, aber so eine gute Idee finde ich das jetzt nicht. Also wenn man da jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, man nimmt einen Schnitzel, ne, und möchte es weich klopfen mit dem Hammer und man klopft dann da so auf das Tablet drauf rum. Ich denke nicht. Nein. Da ist mir doch ein extra Display lieber, anstatt dass ich dann auf meinem Kochrezept noch rumschneide. Ja. Okay. WordPress 3.7 habe ich im Übrigen auch schon geupdatet und sehr, sehr nett, was die gemacht haben. Die haben nämlich ein automatisches Update, also WordPress automatisiert sich, updatet sich jetzt automatisch. So, aktualisiert sich automatisch. So, nehmen ein paar Security-Fixes und Bug-Fixes. Wie gesagt, hier die Hauptversion und man kann jetzt in der Sprachdatei Du und Sie auswählen. Jawohl, ja, ja. Das sehr groß, sehr cool und WordPress 3.7 bringt total, weil man muss jetzt nicht mehr dauernd auf das Aktualisieren-Button drücken. So, und der Entwickler kann im Übrigen auch mit diesem Mechanismus, also mit diesem Automatisierungs-Auto-Mechanismus auch Nightly Builds automatisch installieren lassen und es ist episch. Kann ich nur sagen, es ist episch, damit werden ziemlich, ziemlich viele Webseiten, die einmal auf 3.7 gebracht werden nicht mehr so schnell gehackt werden, weil ein Großteil der Webseiten im Internet sind ja tatsächlich komplett durchlöchert mit Sicherheitslöchern, weil sie eine alte WordPress-Version benutzen. Das mit diesem Schritt von WordPress absolut genial, finde ich grandios. Herzlichen Glückwunsch, WordPress. Und herzlichen Glückwunsch, meine lieben Damen und Herren der gewogenen Unterhaltung. Ihr habt es überlebt. Das waren die Netz von Nerd News am Samstag. Tschüss.